Xiang. Dann überlässt es mir, wie ich mit dir umgehe. Das rituelle Schwert liegt noch in seinem Schrein im Gewölbe unseres Stammsitzes. Und dort soll es bleiben. Du wirst wieder ganz unten anfangen, Chok. Und diesmal werde ich dich den Ehrenbegriff der Triaden lehren, den du offenbar nicht verstanden hast. Danke, Vater. Ich bürge für deine Sicherheit, Suko. Und für die deiner amerikanischen Freunde, die so klug waren, mir die Informationen im richtigen Moment zuzuspielen. Du darfst den Clan verlassen, Suko. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Und wenn du eines Tages zurückkehren willst, wirst du bei mir eine offene Tür finden. Und bei deiner Mutter, wenn sie erst einmal verstanden hat, worauf es ankommt. Das Gleichgewicht der Triaden ist gewahrt. Der Bund der Schlangen wird sich nun wieder in die Unsichtbarkeit zurückziehen. Aber die funkelnde Schlange wird wachsam sein und sich zwischen den Füßen der vielen Drachen in dieser Zeit winden.